So. Das ist dann aber die letzte für heute, Becker. Ich muss morgen nach Paris und kann keinen riesen Kater mitnehmen. Beziehungsprobleme. Madämmchen außer Rand und Band. Ein Diner auf Einladung des Pariser Bürgermeisters. Eine ihrer besten Freunde. Ich würde auch lieber hier unten an der Alzette bleiben, glaub mir. Ich kann nicht, Becker. Erinnere dich doch mal genau an die Geschichte mit dem toten Gastrokritiker. Der auf der Schwelle deines Restaurants den Löffel abgegeben hat. Ja. Entschuldigung. Ja, und weißt du noch, wie dieser verrückte Schweizer, der Lebensmittelkonzernchef, dieser Kadaverkäsehersteller, mich gekidnappt hat? Ich wäre fast draufgegangen. Ich dachte, deine Valérie Gabin hat damals die Polizei verständigt. Ja, das stimmt. Aber die kam nur deshalb so schnell mit Hubschraubern und SEK, weil Valéries Busenfreund, Allegret, ordentlich Druck gemacht hat. Ohne ihn wäre ich jetzt vermutlich tot. Ja, ja, du stehst in seiner Schuld. Ja. Lass mir noch ein Schlückchen drin. Und vor allem, nimm den Rat eines alten finnischen EU-Beamten an. Lass dich in nichts hineinziehen. Ja, ja. Hier, der Rest ist für dich. Lass ihn dir schmecken. Und bewahre mein kleines Luxemburg vor EU-Normen. Wenigstens, solange ich weg bin. Gibt es. Rotes Gold. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Tom Hillenbrand. Bearbeitung und Regie Martin Engler. Meine liebste Valérie, das ist typisch für dich. Kein Hinweis, keine Ankündigung, geschweige denn die behutsam formulierte Frage, ob ich überhaupt Lust habe, so einem Brimborium beizuwohnen. Stattdessen diese Einladung aus heiterem Himmel. Cool, über Bande gespielt. François Allegret erlaubt sich, sie zu einer Soirée privée zu Ehren von Monsieur Rionos Hukemifone einzuladen. 17. April, 21 Uhr, Musée d'Orsay, Abendgarderobe, RSVP. Vielleicht wäre ich lieber... Xavier, du bist hier. Und wir haben das ganze Wochenende für uns, wenn du willst. Zauberhaft sie wieder aussehen, liebe Freundin. Sie sind wie geschaffen für Dior. Monsieur Kiffer. Herr Bürgermeister. Ich freue mich, dass wir uns endlich kennenlernen. Valérie erzählt zu viel von Ihnen. Ich will alles über Ihre Küche wissen, ja? Ich bin schrecklich neugierig. Sie sind sehr freundlich, Herr Bürgermeister. Für Sie, François. Aber mit Paris können wir in Luxemburg kulinarisch wohl kaum mithalten. Aber nein. Paris hat 111 Sterne, Luxemburg hat 14, ist aber nicht einmal so groß wie der Marais. Pro Kopf gerechnet liegen Sie also vorne. Jetzt, Kinder, lasst doch mal bitte den Cézanne und den Degas, die sind immer hier. Aber unseren lieben Rionosuke Mifune, den haben wir noch heute Abend. Lasst uns nach oben gehen, es ist ja auch noch später Zeit für eine Tour. Wir haben das Orsay die ganze Nacht für uns. Was ist eigentlich genau der Anlass für diese Party? Mifune wird nächste Woche zum Kommandeur der Ehrenlegion ernannt. Ah. Und da hat François die Gelegenheit genutzt, einen Event zu organisieren, auf dem Mifune für ihn kocht. Aber der Mann hat doch ein Restaurant in Paris. Da kann der Bürgermeister Mifunés Sushi so oft essen, wie er will. Im Ur-Notai. Aber da bekommt François bestimmt kein Omakase wie dieses. Du weißt, was das ist? Hör mal, ich war 4 Jahre Sous-Chef im Laoule. Falls dir das etwas sagt. Ja, das beste Fischrestaurant in Paris. Allerdings vor gut 15 Jahren. Oder ist es noch länger her? Danke, dass du mich an mein fortgeschrittenes Alter erinnerst. Beim Omakase-Menü liefert sich der Gast dem Koch völlig aus. Genau. Heute essen wir, was immer der Sushi-Meister uns vorsetzt. Auf Gedeih und Verderb. Wer sind diese Menschen? Kennst du die alle? Fast. Es sind mehrere Staatsminister, Wirtschaftsbosse und allerlei andere gut betuchte Freunde Allegres. Ja, sogar die Chefin des berühmtesten Restaurantführers der Welt gibt sich die Ehre. Valérie Gabin. Wie praktisch, wo dem armen Mifune-san noch sein dritter Stern fehlt, wenn ich richtig informiert bin. Du bist unmöglich. Ich habe aber recht. Ja, hast du. Wir sitzen hier. Hi, ich bin Lee. Wirklich fantastisch, Sie kennenzulernen. Dein Tischnachbar ist übrigens ein amerikanischer Milliardär. Ich hatte gehofft, neben dir allein zu sitzen und den ganzen Abend alle anderen Gäste ignorieren zu können. Warst du eigentlich schon immer so ein misanthropischer Grießkram? Oder musstest du lange daran arbeiten? Die Frage ist mir zu rhetorisch. Liebe Freunde, als Mifune Sama in Nizza sein erstes Restaurant eröffnete, hielten die meisten von uns Thunfisch noch für etwas, das aus der Dose kommt. Ja. Und kalten Fisch für etwas, das nur Holländer freiwillig essen. Ja, ja, das war 1985. Heute ist... Valérie? Was ist? Achte mal auf Nifoné. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Du hast recht, Xavier. Was passiert denn da? Was ist mit ihm? Das ist ein Zen Ritual Man. Das machen die Japs. Zen. That's a Japanese tradition. I think they're... Na, schau mal ab. Der ist ganz blau angelaufen. Der ist stocksteif. Der kippt um wie ein Brett. Bitte, bitte keine Panik. Beruhigen Sie sich. Wer unter Ihnen ist Arzt? Wir brauchen einen Arzt, bitte. Unser gemeinsames Wochenende können wir wohl vergessen. Vielleicht sollten wir das nächste Mal besser aufs Land fahren. Ist das alles, woran du jetzt denken kannst? Dein Zynismus ist manchmal unglaublich. Oui, hallo? Wie lange haben die uns da eigentlich festgehalten? Jetzt ist es fast 5. Es tut mir sehr leid, François. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, ruf mich an, ja? Was sagt denn dein Bürgermeister? Mifune ist definitiv an einer Vergiftung gestorben. Ein starkes Nervengift, das Lähmungserscheinungen hervorruft. Es führt im schlimmsten Fall zum Atemstillstand. Er wurde vergiftet, sagt Allegri? Also ermordet? Nein, das wohl nicht. Die Polizei geht vielmehr davon aus, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt. Man hat in Mifunes Körper eine tödliche Dosis Tetrodotoxin gefunden. Das Gift, das in diesem japanischen Kugelfisch vorkommt. Und Fugu war meines Wissens gar nicht vorgesehen. Offenbar gibt es auch noch andere Meerestiere, die dieses Gift absondern, sagt die Police Judiciaire. Kraken zum Beispiel. Oktopus hätte es laut Menü als dritten Gang gegeben. Valerie? Sollen wir uns hier ein wenig hinlegen? Du kannst gerne in meine Wohnung fahren und dort etwas schlafen. Ich kann jetzt nicht. Verstehe. Drei Scheibchen Sashimi und das für 8 Stunden. Na gut. Hashimoto Kaneda. Moshimosh? Hier ist Xavier. Xavier Kiefer. Erinnerst du dich noch an mich, Toro? Xavier Kuhn? Ja. Natürlich, das ist ja eine Überraschung. Bist du in Paris? Ja. Hast du Zeit für ein kleines Frühstück, Toro? 6 in La Marais, hier am Großmarkt. Ah, Spiegeleier mit Speck wäre mir jetzt deutlich lieber als Austern. Was? Egal. Taxi! Shibaraku desu ne? Bitte? Sehr lange ist es her. Und, Toro, wie läuft das Geschäft? Ganz okay. Ich habe meine eigene kleine Sushibar am Montmartre. Und dein Geschäft in Luxemburg? Wie läuft das? Les Deux Églises läuft ebenfalls passabel. Ich habe dir auch ein Dutzend bestellt. Und 2 Seeigel. Was treibt dich her? Ich war gestern Abend bei einem Diner, Monsieur d'Orsay. Ein Omakase von Ryosuke Mifune. Vornehm, Alter. Aber ein bisschen steif, oder? Wie hat dir Mifunes Zeug geschmeckt? Kann ich nicht sagen. Er ist schon nach dem ersten Gang tot umgefallen. Scheiße. Vergiss, was ich gesagt habe. Mifune war ein ganz großer. Was ist da passiert? Tetrodotoxin, das Zeug aus dem Kugelfisch. Die Polizei sagt, er sei bei der Zubereitung seines Omakase damit in Berührung gekommen. Was ich allerdings nicht ganz glauben kann. Ich dachte, du könntest mir das vielleicht erklären. Ist im Fugu, aber es kommt auch in vielen anderen Meerestieren vor. Krebse, Schnecken, Seesterne, Oktopussis. Die produzieren alle das gleiche Gift? Ja, nein. Das Zeug wird nicht von den Tieren selbst produziert, sondern von irgendwelchen Bakterien, die eine Symbiose mit ihnen eingehen. Glaube ich. Ich bin kein Biologe, aber jeder japanische Koch weiß, dass man mit bestimmten Meerestieren ein bisschen vorsichtig sein muss. Trink eine Sake mit mir. Auf einem großen Koch. Kanpai. Kanpai. Kannst du dir mal dieses Menü ansehen, Toro? Ist das von gestern Abend? Ja. In welchen der dort aufgeführten Zutaten könnte das Gift gewesen sein? In keiner. Aber hier, der dritte Gang. Taco. Taco ist doch Oktopus, oder? Und du hast gesagt, dass Kraken dieses Nervengift enthalten können. Können, aber nicht bei Mifune. Toh, jetzt lass dir nicht jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen. Mifune ist eine Legende. Und Taco war seine Spezialität. Ich sage dir, wenn es in dieser Stadt, auf diesem Kontinent, einen Typen gab, der sich bestimmt nicht selber mit Taco vergiftet hätte, dann war es Rinosuke Mifune. Willst du noch mit in mein Restaurant kommen? Danke, Toro. Vielleicht ein andermal. Ich sollte jetzt wirklich zurück nach Luxemburg. Du könntest mich an der Gare de l'Est absetzen. Hi. Hallo, Valerie. Bist du schon zurück in Luxemburg, Xavier? Nein, aber mein TGV fährt gleich ab. Paris ohne dich interessiert mich nicht sonderlich. Ach, Xavier, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht. Ach, Mist. Ist schon okay, Valerie. Aber noch etwas anderes. Ich habe mich mit einem alten Freund getroffen, Toru Hashimoto. Er sagt, dass ein Sushi-Großmeister wie Mifune sich nicht mit Tetrodotoxin aus einem Kraken vergiftet. Heißt das jemand? Genau. Jemand muss ihm das Gift irgendwie verabreicht haben. Xavier? Ja. Nein. Das wird François sicher brennend interessieren. Er hat mich außerdem um deine Nummer gebeten. Ich habe ihm gesagt, ich würde dich so oder so gleich anrufen. Kurz, er möchte dich in seiner Jagdhütte treffen. In der Nähe von Paris, ginge das? Putain de merde. Toll, danke, du bist ein Schatz. Ein Chauffeur holt dich um 10:30 im Café de l'Est ab. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich drücke dich. Bienvenue, Monsieur Kiefer. Monsieur Le Maire ist heute Morgen auf Wildschweinjagd gegangen und soeben zurückgekehrt. Er macht sich gerade frisch. Die Bezeichnung Jagdhütte ist aber eine ziemliche Untertreibung. Lustschloss trifft es wohl eher. Bitte, hier entlang. Wie viele Personen werden wir? Nur Sie und Monsieur Le Maire. Impressionistischer und expressionistischer Werke verkörpert die Seele der Nation. Das Radio mache ich aus. Sich ein Lachen Skandal von noch nicht zu ermessender Tragweite. François. Xavier, schön, dass Sie kommen konnten. Ich hoffe, Sie haben Hunger mitgebracht. Ich nehme, ich sterbe vor Hunger. Ich bin seit 5:30 da draußen. Diese Muttersau hat uns zu schaffen gemacht. Ein riesiges Biest. Und Sie wissen ja, die frische Luft macht Appetit und das Töten auch. Klingt pietätlos nach dem, was gestern Abend geschehen ist, das Bar. Ich konnte die Jagd nicht verschieben, Sie verstehen. Bitte, ganz frische Austern. Finde Claire aus Marennes. Die besten, die man kriegen kann. Hm. Ein Fahrer hat sie für uns vorhin direkt von der Küste geholt. Hm. Sie glauben also nicht, dass Mifune einen Unfall hatte? Nach dem, was mein Freund Toa Hashimoto mir erzählt hat, mutet die offizielle Version etwas unwahrscheinlich an, ja. Jemand muss die Wahrheit herausfinden. Jemand wie Sie. Foie gras von der Gans, geröstete Brioche und einen hübsch likörartigen Sauterne. Das ist die beste Foie gras, die ich je gegessen habe. Ich freue mich, dass sie Ihnen mundet. Sie ist von Duperrier. 7 Goldmedaillen in Folge. Schrecklich teuer, aber ich könnte keine andere mehr essen. Da gibt es kein Zurück. Ich freue mich über das Vertrauen, das Sie in mich setzen, Monsieur Allegret, aber... François, nie Allegret. Nie, Herr Bürgermeister, niemals. François. Aber ich denke, dass die französische Kriminalpolizei angesichts der Tragweite des Falls doch sicherlich bald etwas zutage fördern wird. Natürlich werden sie etwas zutage fördern. Die Frage ist aber, was und wann? Mögen Sie Ortolan, Xavier? Wenn er gut zubereitet ist, sicher... Dann bin ich beruhigt. Es gibt einige dieser heuchlerischen Tierliebhaber, vor allem in Deutschland, die halten Ortolan für eine Barbarei. Diese Barbaren. Ich hatte immer gedacht, der Fang von Ortolan ist seit über einem Jahrzehnt verboten, weil es kaum noch welche gibt. Sie sind hier in Frankreich, mein Freund. Wir sind, wie Sie wissen sollten, hier alle Dialektiker. Vielleicht sogar Pharisäer. Ist es illegal, Ortolane zu verkaufen? Ja, aber... Wenn man irgendwo welche finden sollte und sie dann unter Freunden verzehrt, wie wir es gleich tun werden, dann ist das völlig legal. Na gut. Also, wenn die Police Judiciaire daran arbeitet, den Mörder zu finden, Wozu benötigen Sie überhaupt meine Hilfe? Kennen Sie sich mit Pariser Lokalpolitik aus? Vermutlich so gut, wie Sie sich mit Luxemburger Lokalpolitik oder nationaler Politik. Das ist bei uns dasselbe. Bei uns auch, Xavier, bei uns auch. Der Chef der Pariser Kriminalpolizei und der mit dem Fall betraute Oberstaatsanwalt sind zufällig beide Mitglieder der Sozialistischen Partei. Ich gehöre, wie Sie vielleicht wissen, zum konservativen Lager. Man will Sie fertig machen? Exakt. Meine Gegner werden überall herumschnüffeln. Mindestens bis zur Wahl. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. So, bitte. Ortolan. Vorsicht. Sehr heiß. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich alle Ermittlungsergebnisse bekommen werde. Vermutlich bekommt sie die Presse lange vor mir. Deshalb müssen Sie mir helfen, Xavier. Sie sind der ideale Mann für diesen Job. Wenn Ihre beste Hoffnung ein übergewichtiger Koch ist, dann haben Sie vielleicht ein größeres Problem, als Sie denken. Sie haben das mit dem Gift en passant herausgefunden. Schneller als alle anderen. Und außerdem gibt es ja eine Spur nach Luxemburg. Nach Luxemburg? Ja, einer der Fischhändler, mit denen Mifune zusammengearbeitet haben soll, ist offenbar Luxemburger. Er heißt José Trebarca Silva. Dem Namen nach zu urteilen, ist er ein Luxemburger portugiesischer Abstammung. Und wenn jemand etwas von Fisch versteht, dann sind es ja wohl die Portugiesen. Sehen Sie jetzt, warum ich Ihre Hilfe brauche? Finden Sie heraus, warum Mifune sterben musste, so schnell es geht. Und falls Sie Auslagen haben, dann machen Sie sich deswegen keine Sorgen, das regle ich. Betrachten Sie Ihr Spesenkonto als unbegrenzt. So, nun aufgepasst. Sie müssen ihn ganz in den Mund schieben. Das Hinterteil zuerst. Den Kopf können Sie dann abbeißen, aber kauen Sie nicht auf dem Ortolan herum, sondern zerdrücken Sie ihn ganz langsam am Gaumen und bedecken Sie sich mit der großen Serviette, um die flüchtigen Aromen zu bewahren. Ortolan ist für mich die Seele der französischen Küche. Wir Franzosen essen Dinge nicht nur, wie es andere Völker tun. Wir verschlingen sie ganz, ihr Wesen, ihre Seele, ihre wahre Natur. Nirgendwo ist dieses Erlebnis vollkommener als bei einem Ortolan. Nun erkenne ich, was für ein Mensch sie sind. Ich verstehe nicht ganz. Thomas von Aquin sagt uns, Wahrheit sei die Übernahme der Dinge mit dem Verstand. Ich sage, letztlich kann man ein Ding nur verstehen, indem man es liebt, es tötet oder es isst. Wie diesen Vogel. Ich erkenne ihn jetzt, ich erkenne seine Wahrheit. Und Sie kennen sie auch. Sie gehen den Dingen auf den Grund, Xavier. Und deshalb werden Sie die Wahrheit über Mifune herausfinden. Wenn nicht mit Ihrem Kopf, dann mit Ihrem Bauch, Ihren Händen oder Ihrem Schwanz. Auf Wiedersehen. Entschuldigen Sie bitte. Fahren Sie mich jetzt etwa nach Luxemburg? Ich fahre Sie wohin immer Sie wollen, Monsieur. Dieser Wagen wurde ausschließlich für Sie reserviert. Ja, danke. Dann fahren Sie mich bitte nach Paris. Zum Restaurant von Rionisuke Mifune. Es heißt Uhr in Urteil. Gerne, Monsieur Kiefer. Es gibt nur zwei Spuren, die etwas hergeben. Die eine ist das Restaurant des toten Sushi-Meisters. Die andere der Luxemburger Fischhändler. José Trebarca Silva. Mal sehen, was Pekka aus seinen EU-Kanälen fischen kann. S'il vous plaît. Monsieur Kiefer. Ja. Da drin ist das Restaurant? Was ist das für ein Gebäude? Ein senkrechter Friedhof mit offenen Gräbern. Das ist das Musée du Quai Branly, Monsieur. Und da ist es drin? Na gut. Bitte warten Sie hier. Werden die Forderungen nach einer gründlichen Untersuchung des Vorgangs immer lauter. Seit Jahren gibt es diese Vorwürfe und die Orsay-Affäre ist nun offenbar der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. So. Oder möglicherweise wäre es... Da bin ich wieder. Darf ich Ihr Telefon benutzen? Bien sûr. Mein Akku, wissen Sie. Danke. Moshi, moshi. Da? Ich war gerade im Urinotai und habe dem Maître von Miphonet auf den Zahn gefühlt, aber nichts, rein gar nichts erfahren können. Außer, dass der Sushi-Meister definitiv keine Tacospitzen verwendet hat. Sag ich doch. Und Miphonet hat kurz vor seinem Tod den Fischhändler gewechselt. Aha, wie hieß sein Dealer? Prezzemolo. Ein Italiener, würde ich vermuten. Kennst du ihn? Ja, aber komm erst mal her. 45 Ludo Dragon. Du kannst mir helfen, meinen neuen Roboter einzuweihen. Was ist ein Roboter? Auch Sushi? Das ist was für richtige Männer. Wirst du schon sehen. Bitte, 45, Rue de Dragon. Das ist der Roboter? Genau, aus Japan eingeflogen. Die beste Art zu grillen, die einzige Art. Leider irre teuer. Sogar die Pincho-Tan musste ich aus Tokio kommen lassen. Eichenholzkohle. Kannst du nicht ganz normale Briketts benutzen? Auf keinen Fall, Mann. Kampai. Kampai. Toro. Ist dieses Monster nicht zu groß für dein kleines Lokal? Scheiß drauf. Vielleicht muss ich einfach mal was Neues machen. Japanisches Barbecue. Und du bist mein erster Testesser. Was gibt es denn? Unagi. Flussaal. Und das hier. Mach den mal an. Ich habe seit Jahren nicht mehr gekifft, Toro. Wird Zeit, dass dich mal wieder jemand aufmischt. Könnte ich noch meine Miphone-Fragen loswerden? Bevor sich mein Gehirn wegen einer Überdosis Aalfett und Cannabis komplett abschaltet. Also, Prezzemolo, Miphones Ex-Dealer, ist kein Italiener. Angeblich haben ihn sizilianische Thunfischer so genannt. Seinen richtigen Namen kenne ich gar nicht. Prezzemolo, weil er überall ist, wie Petersilie in italienischem Essen. Der Typ ist einer der bekanntesten Fischhändler. Er kann einfach alles auftreiben. Vor allem aber Bluefin zu sehr bezahlbaren Preisen. Jeder in Paris, der blauflossen Thunfisch will, geht zu Prezzemolo. Wo kann ich den Mann denn finden? Ich persönlich arbeite nicht mit ihm. Er ist zu billig. Das ist so, als ob jemand Goldbarren unter Marktwert verkaufen würde. Das rote Fleisch von Bluefin, das ist rotes Gold. Mehr wert als ein Menschenleben. Naja, jetzt sieh mal. Er liegt mindestens 20% unter dem üblichen Preis. Also ist das schwarz gefangene Fisch oder irgendeine andere Sauerei. Uinotai. Was bedeutet das? Tai ist Meerbrasse. Tai ist für uns Japaner der König der Fische. Deshalb haben wir alle möglichen Redewendungen, in denen er vorkommt. Uinotai zum Beispiel. Das heißt, das Höchste des Tai. Das Beste vom Besten. So in etwa. Und wir sagen auch Kusate Irutai. Kusate bedeutet verrottet. Heißt, der Fisch hier mag zwar schon total vergammelt sein, aber immerhin Thai. Noch Fragen? Nein? Kampai. Im Lesen wie ein Buch. Guck mal die Aalhaut. Guck mal die Aalhaut. Wenn man so einen Billigthunfisch von Herrn Petersilie auftreiben könnte, dann fände man vielleicht was raus. Du hast einen ziemlichen Schuss. Dir ist schon klar, dass der Typ nur ganze Bluefins verkauft, oder? Kannst du mir helfen, an den Mann ranzukommen? Ne, lieber nicht. Toro. Na gut. Willkommen zu Hause, mein Freund und Schankbube. Santé, alter Suffkopf. Schön, dich zu sehen. Oh, Bergele Poika. Das ist ja ein feines Tröpfchen. Mhm. Wo bekommt man den? Nirgends. Nur mit Beziehung zu kriegen. Klar, du Hombre. Was soll ich für dich tun? Pekka, hör zu. Ich fasse es mal zusammen. Miphonet ist vergiftet worden, das ist klar. Von wem ist unklar? Er hat lange Zeit mit dem Fischdealer Prezzemolo zusammengearbeitet, dem er dann wegen irgendwelcher Streitigkeiten den Laufpass gegeben hat. José de Braga Silva steht ebenfalls in irgendeiner Beziehung zu Miphonet. In welcher, ist mir immer noch schleierhaft. Jetzt muss Toro diesen Prezzemolo auftreiben. Wir müssen herausfinden, was es genau mit der Trebarka-Mifone-Verbindung auf sich hat. Warum lässt du das nicht die Polizei machen? Sag ich dir, wenn Allegret zurückgerufen hat. Der Mann steckt schwer in der Bredouille. Hast du schon was über diesen José Trebarka Silva? Gibt's da was in der EU-Verwaltung? Ist ein gläubiger Katholik, stellvertretender Vorsitzender des katholischen Kulturvereins, Freunde unserer lieben Frau von Fatima. Und außerdem als Geschäftsführer von zwei Unternehmen in Luxemburg gelistet. Das eine Pombal Foods, ein Fischgroßhandel. Das zweite Unternehmen heißt Samurai Sushi. Hier, ich habe dir die Website ausgedruckt. Wir sind Ihr Lieferant für alles, was mit Sushi zu tun hat. Ob vormarinierter Reis, Fischfilets oder Sushi-Roboter. Und hier sind die Adressen. Ah, in Esch-sur-Alzette. Danke, Pekka. Ein Sushi-Roboter. Das will ich sehen. Brillant. Ein Kunstwerk. Ja, ist schon gut, Pekka. Ich habe noch drei Flaschen. Sie sind dein. Und weil ich an der Prezzemolo-Front auch nicht weiterkomme, wollte ich es mal über eine ausgedehnte Thun-Recherche versuchen. Irgendwo in meinem phlegmatischen Leibkoch, da schlummert ein Terrier, ein Spürhund, ein Küchenmeisterdetektiv. Also, warum keine Polizei? Weil die Polizei in Paris befangen ist. Und den Fall Mifonet bis zu den nächsten Wahlen unter den Tisch fallen lassen will, um dann von neuem Kapital daraus zu schlagen. Man will Allegret an die Wäsche. Und er hat mich um Hilfe gebeten. Aber wenn du keine Zeit hast, mir zu helfen... Das ist es nicht. Ich kenne mich nur im Fischereiwesen nicht aus. Aber was deine Thun-Recherche betrifft, wüsste ich jemanden. Einen Experten. Eine Art Don Quixote der Meere. Er heißt Pedro Alvarez und arbeitet für die CFCA. Das ist die Europäische Fischereiaufsichtsagentur. Was? Pedro weiß vermutlich alles, was man über Thunfisch und die damit verbundenen Sauereien wissen kann. Ich rufe ihn an. Und du, geh lieber den Riesling holen. Die restlichen Flaschen sollte man sicherheitshalber für heute Abend kaltstellen. Ja. Oh, das ist mal wieder eine Hektik hier. Der Bürgermeister. Kiefer? Es sieht schon sehr gut aus. Pedro, alter Kutter. Die Lage klärt sich, ja. Sag mal, hast du je was von einem José Trebarka Silva gehört? Aber mir fehlen zwei wichtige Puzzlesteine. Ach, du kennst den. Aber dann... Yatsuishi. Genau. Ist das nicht ein Autohersteller? Ja, ja, die Spesen. Was hat er denn verbrochen? Nein, es geht um etwas anderes. Da ist jemand in der Geduldsfaden gerissen. Ich muss möglicherweise einen Fisch kaufen. Klingt aber halbseitig. Haben wir das schon verboten? Nein, ja, ein Wal wäre vermutlich billiger. Es geht um einen Thun. Wieso hat er das gemacht? Ich muss eventuell einen ganzen Bluefin kaufen. Subventionsbetrug? Ich würde mit einem hohen fünfstelligen Betrag rechnen. Ich verstehe. Vielleicht sogar mit einem sechsstelligen. Das ist ja ein dicker Fisch. Ob dieser Fisch alle Probleme lösen wird? Vielleicht schickst du mir mal, was du an Einträgen ja, über ihn hast. Das hoffe Danke ich. Danke dir. Schraubschläger, dicker Fenter. Du zuerst. Erst die Ware. Na gut. Hier. Also... José Trebarka Silva war eine der ganz großen Nummern unter den europäischen Thun-Ranchern. Wieso war? Weil er einer der wenigen ist, die man drangekriegt hat. Wie? Naja, ganz verkürzt gesagt. Silva hat mit seiner Trickserei quasi den spanischen Fischern Bluefin gestohlen. Er hat ihnen die Quoten versaut. Und wenn man den Spaniern ihren Fisch klaut... Verstehen Sie keinen Spaß. Deshalb hat das spanische Landwirtschaftsministerium alle seine Farmen dicht gemacht. Und sie haben allen anderen spanischen und italienischen Behörden einen diskreten Tipp gegeben. Silva ist als Thunhändler mausetot. Aber er ist ein cleverer Kerl. Oh. Außerdem bleiben ihm seine anderen Liegenschaften. Der Fischgroßhandel hier, Cateringfirmen und Sushi-Roboter. In der Kühltechnik ist er auch aktiv. Aber jetzt sag du. Moment, das ist Toro. Ja? Prezzemolo ist bereit, mit uns ins Geschäft zu kommen. Fantastisch. Es gibt da allerdings ein kleines Problem. Und das wäre? Prezzemolo sagt, er sei bei so großem Geschäft gehalten, die Leute an seinen Chef weiterzuleiten. Sitzt er in Paris? Seltsamerweise nicht. Die Firma heißt Cavallo e Mello. Sitzt in der Rue du Rock'n'Roll 17. Wie geil ist das denn? Die Stadt heißt Belval. Ich glaube, das ist irgendwo in Lothringen. Nein, das ist hier, in Luxemburg. Und ich wette, ich weiß schon, wen ich dort antreffen werde. Cavallo e Mello? Xavier Kiefer. Ich hatte angerufen. Bitte kommen Sie herein. Unser Geschäftsführer erwartet Sie bereits. Monsieur Kiefer! Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Ich bin José Trebaca Silva. Vielen Dank, dass Sie mich so kurzfristig empfangen, Herr Trebaca Silva. Mein Geschäftspartner Hashimoto San hat mich geschickt. Er kann Paris derzeit nicht verlassen. Eine Restauranteröffnung steht bevor. Sie möchten also Thun kaufen, Herr Kiefer? Ja, so ist es. Ganze Bluefins. Wie viele? Vorausgesetzt, die Ware ist zufriedenstellend, benötigen wir zunächst etwa 15 Tiere pro Jahr. Später könnten es 30, vielleicht sogar bis zu 60 werden. Das ist eine Menge Thun. Wofür brauchen Sie den, wenn ich fragen darf? Ich habe mich erkundigt und Ihre Kompetenzen waren doch bisher eher Bohneschlupf und Kromperekichelcher. Ja, völlig richtig. Aber mein eigenes Restaurant hat damit gar nichts zu tun. Ich arbeite auch als Gastro-Consultant und ich kenne mich recht gut mit den Anforderungen in Fischrestaurants aus. Ich habe mehrere Jahre lang selbst eines geleitet. Welches denn? Das Laoule in Paris. Ich kenne es, zumindest vom Namen. Das hatte sogar einen Stern, nicht wahr? Ja, damals zwei. Jedenfalls helfe ich Fischrestaurants, ihren Einkauf zu optimieren, mache Kalkulationen, überprüfe Arbeitsabläufe, solche Dinge. Und derzeit arbeite ich für Kaneda Hashimoto, einen Japaner, der demnächst eine völlig neuartige Kette von vollautomatisierten Sushi-Restaurants eröffnen will. Wie interessant. Mit Sushi-Robotern? Ja. Das ist ein Bereich, in dem ich mit meiner Tochterfirma ebenfalls aktiv bin. Ja, das ist mir bekannt, Monsieur Silva. Und es ist gut möglich, dass wir auch wegen weiterer Zutaten und Gerätschaften ins Geschäft kommen könnten. Ich höre. Wobei das, was Hashimoto plant, über den Einsatz einzelner Roboter weit hinausgeht. Also gut. Ich habe, was Sie brauchen. Sushi-Qualität zu bezahlbaren Preisen. Ich kann Ihnen gerne ein Angebot erstellen. Ich verfüge außerdem über die notwendige Logistik und die Kühlkette. Meine Fische sind blast-frozen und ich kann sie zu jedem Flughafen expedieren, den Sie mir nennen. Üblicherweise binnen 24 bis 48 Stunden. Ja. Könnten wir zunächst einen Fisch bekommen? Sagen wir einen 200 Kilo Thun? Als Geschmacksprobe gewissermaßen. Das ist möglich. Der Preis dürfte um die 90.000 Euro liegen. Ja, es ist mir unangenehm, aber ich müsste da noch zwei weitergehende Fragen stellen. Sie meinen, Sie müssen zwei Fragen stellen, die mir unangenehm sind? Da wäre zunächst der Preis. Warum ist Ihr Fisch so günstig? Weil ich alles selber mache. Normalerweise sind daran viele verschiedene Zwischenhändler beteiligt. Bei uns hingegen kommt alles aus einer Hand. Wir besitzen die ganze Lieferkette. Ich verstehe. Meine zweite Frage bezieht sich auf eine Untersuchung der EU. Woher? Worauf beziehen Sie sich? Mir ist bei meinen Recherchen zu Ohren gekommen, dass die spanischen Behörden und die EU-Fischereiaufsicht einige ihrer Zuchtanlagen geschlossen haben. Und nun würde mein Auftraggeber natürlich gerne wissen, warum. Im Thungeschäft wird mit harten Bandagen gekämpft. Ich bin zwar luxemburgischer Staatsbürger, aber für die Spanier da unten bin ich ein Portugiese. Und dass ausgerechnet ein Portugiese vor ihrer Küste eine Thunfischzucht betreibt, war denen schon lange ein Dorn im Auge. Es handelt sich also um eine politische Intrige gegen Sie. So könnte man das wohl ausdrücken. Haben Sie denn noch weitere Quellen? Ich meine, können Sie uns garantieren, dass wir genügend Fisch bekommen? Selbstverständlich. Meine Quellen sind bombensicher, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Darf ich Ihnen ein Bestellformular für den Probetun geben? Ich brauche nur eine Unterschrift von Ihnen sowie die Lieferadresse. Ich hole es kurz, es dauert nicht lange. Gut. Wenn es Sie nicht stört, schaue ich mir so lange Ihre Fotos an. Ja, bitte. Handelt es sich hier um eine Prozession? Ja, das ist unsere liebe Frau von Fatima. Das ist hier in Luxemburg, in Wils. Aha. Ich bin hier ganz verfallen. Ich nehme an allen hiesigen Prozessionen teil. Schon seit Jahren. Das tut mir leid, Monsieur. Warten Sie, ich sammle das kurz auf. Bemühen Sie sich nicht! Bemühen Sie sich nicht! Das passiert mir selber dauernd. Ich kümmere mich nachher selbst darum. Ich bin gleich zurück. Ich hole das Formular. Monsieur Kiefer! Ja? Ich hatte Sie doch gebeten, sich nicht zu bemühen. Eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Senor Alvarez, Sie sagten doch, ich solle mich melden, wenn ich etwas über Trebarka Silva herausfinde. Er verkauft weiterhin Thun und behauptet, er habe noch andere Quellen außer seinen Farmen vor Cartagena. Nein, aber ich bekomme einen. Ja, und ich dachte, vielleicht möchten Sie sich das Tier anschauen. Von Brüssel? Etwa 2,5 Stunden mit dem Auto. Fantastisch. Sagen wir so gegen 20 Uhr? Ja, ich halte den Fisch bis dahin schön kalt. Bis dann. Seit über 10 Stunden befindet sich ein Sarg in meinem Weinkeller, schwer wie ein Klavier. Darin taut ein ganzer Bluefin langsam auf. Ich frage mich, ob ich noch ganz bei Trost bin. Der eine Bluefin taut langsam auf, der andere blaue Finne friert sich den Arsch ab und wird langsam wieder nüchtern. Was genau wolltest du deinen blauflossigen Freund denn fragen, wenn er wach wird? Dafür brauchen wir Toro. Der weiß, wie man die Viecher zum Sprechen bringt. Sag mal, wo bleibt der eigentlich? Na gut. Wenn du in der Camera della Morte wartest, gehe ich noch mal in die Camera della Riesling hinter, wenn du erlaubst. Nur zu. Wie erkenne ich Alvarez eigentlich, wenn er auftaucht, Becker? Es sieht aus wie Lucky Luke. Ah, dann kommt er da gerade. Monsieur Alvarez, willkommen. Es freut mich, dass Sie es einrichten konnten. Wie war die Reise? Oh, unerfreulich. Und vor allem vergeblich. Diese Brüsseler Landratten interessieren sich nicht für Fisch. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Hätten Sie ein kühles Bier? Oh, Heuer. Nordatlantik-Thun. Thunus dynus. Ein durchaus beachtliches Exemplar. Ich würde ihn auf 220 Kilo schätzen? Fast korrekt. 215 Kilo. Oh, solche Kabenzmänner gibt es nicht mehr viele. Was man daraus empfängt, ist in der Regel viel kleiner. Er dürfte also aus einer Farm stammen. Kannst du alles sehen? Du solltest im Fernsehen auftreten. Hey, hola, Becca. Hallo, Valerie. Warte, ich gehe nach draußen. Da ist der Empfang besser. Was macht dein Fall? Gibt es inzwischen etwas Neues? Mein Fall? Das klingt, als wäre ich Kommissar. Ach, hab dich nicht so. Naja, wir haben es da mit einem ziemlich großen Fisch zu tun. Trebarka Silva. Er verkauft Thunfisch in großem Stil. Macht auch Geschäfte mit Mifune über einen Pariser Mittelsmann namens Prezzemolo. Ich würde auch gerne noch mit anderen Menschen sprechen, die Mifune in den letzten Wochen gesehen haben. Aber mein Gefühl sagt, dass er ein Eigenbrötler war. Er ist ja laut seinem Maître aus dem Uinotai nicht mal auf den Großmarkt gegangen, was mir überhaupt nicht in den Kopf will. Wie kann man als Koch den größten Lebensmittelmarkt Europas völlig links liegen lassen? Wer sagt denn, dass er nie dorthin ging? Bézier hat mir etwas anderes erzählt. Wer ist das? Der Chef der Firma, die den Markt betreibt, die Hallen und das alles. Bézier kennt sie alle. Heute waren wir gemeinsam Mittagessen und da hat er mir diese komische Mifune-Geschichte erzählt. Er ist aus heiterem Himmel aufgetaucht. Und was hat Mifune dann gemacht? Naja, so wie ich es erzählt bekommen habe, ist er seelenruhig den Hauptgang runtergelaufen. Hier und da ist er stehen geblieben, hat sich einen Oktopus oder eine Languste angeschaut. Die meisten hätten ihm das Zeug umsonst mitgegeben, nur damit er mit einer ihrer Tüten über den Karo läuft. Aber er ließ sich auf nichts ein, sondern ist direkt zum Pombal gegangen. Ha! Trebarka Silva. Und dort hat er sich auch tatsächlich die Ware vorgenommen. Wie vorgenommen? Er geht zu einem großen Bluefin, wohl an die 250 Kilo, zieht sein japanisches Messer aus der Tasche und macht am Bauch einen fingerlangen Schnitt. Ab hier wird die Sache ein wenig bizarr. Wieso? Na, pass auf. Er drückt den Schlitz auseinander, guckt. Guckt nochmal. Ja. Steckt sein Messerchen weg, lächelt freundlich, verneigt sich. Dann sagt er etwas, überhaupt das Einzige, was er während seines Besuches gesagt hat, dreht sich um und verlässt ohne ein weiteres Wort die Halle. Du weißt nicht zufällig, was er gesagt hat. Oh doch, doch. Mindestens 12 Leute haben es mitbekommen. Er soll gesagt haben, eau sauté. Wie bitte? Gebratenes Wasser. Eau sauté. Das waren seine Worte. Wann soll das gewesen sein? Das muss Mittwoch vor 2 Wochen gewesen sein. Danke, Val. Das beweist doch, dass er irgendwas mit Trebarka Silva zu tun hat. Hast du noch ein wenig Zeit? Kann ich was für dich tun? Ich kann Toro nicht erreichen. Der sollte schon längst hier sein. Das verrückte Huhn hat uns über die Einweihung seines neuen Lokals komplett vergessen. Also, 45 Rue de Dragon. Vielleicht kann er dir auch etwas über die Bedeutung von gebratenes Wasser sagen. Danke. Bis gleich. Diesen hier hast du noch nicht probiert, Pedro. Erstklassig. Na, schmeckt's? Ausgezeichnete Weine. Wie es mit dem Tun weitergeht, das weiß ich allerdings nicht. Unser japanischer Experte hat uns versetzt. Aber ich habe hier noch etwas, das ich Ihnen zeigen wollte, Pedro. Was ist das? Ein Lieferschein aus Trebaka Silvers Firma, der mir zugeflattert ist. Ich vermute, dass er Futter für seine Fische bestellt hat. Von Chinfoods in Shanghai, adressiert an Carvalho e Mello. Aber nicht in Esch. Sondern, sagt euch das hier irgendetwas? Das da oben sind eindeutig Koordinaten. Bis auf die hundertste Sekunde genau. Vermutlich zur Eingabe in ein nautisches Gerät. Ist irgendwo in Süditalien. Diese Insel namens Bonaccia kenne ich zwar nicht, aber mein alter Freund der Reis. Reis? Klingt wie ein Titel. Ist er auch. Das Wort kommt aus dem Arabischen und bedeutet König. Wenn es eine Insel dieses Namens gibt, kennt sie mein alter sizilianischer Freund Reis. Ich rufe ihn an. Xavier? Ja? Hier stimmt was nicht. Wieso? Die Tür steht offen. Da ist ein riesen Grill. Alles ist voller Qualm. Alle liegen rum. Steaks, halbierte Zucchini, total verkohlt. Das stinkt fürchterlich. Ich weiß nicht, Xavier. Wenn das eine Feier war, dann ging es wild zur Sache. Hier hinter der Bar. Was ist denn? Nur sag doch was. Rede! Man hat ihn... Hat Toro lange Haare? Ja. Und Tattoos? Ja. Was ist denn mit ihm? Er ist tot. Glühende Kohle überall auf ihm und um ihn herum. Oh Gott, das ist bestialisch. Brust, Bauch, Gesicht, alles mit schwarzen Striemen und Blasen, alles verbrannt, als hätte er auf diesem riesen Grill gelegen. Man muss ihn gefoltert haben und ermordet. Verschwinde, Valerie, schnell. Geh in die Redaktion und bleib dort, bis wir mehr wissen. Und rede nur mit Leuten, denen du vertraust. Oh, verfluchte Scheiße. Ich habe ihn damit reingezogen. Wo kann ich den Reis finden? Wer sind Sie? Entschuldigung, ich bin Xavier Kiefer. Man sagte mir, ich könnte hier bei der Matanza den Reis finden. Wer sagt das? Was wollen Sie hier auf Sizilien? Ach, egal, vergessen Sie es. Interessieren Sie sich für die Matanza? Ja. Ist dieses Becken die Todeskammer? Die Camera della Morte, sì. Was ist mit Ihnen? Nichts weiter. Der Wind. Hören Sie, Kiefer. Ich bin der Reis. Alvarez hat mir alles erzählt. Grauenhafte Sache, das mit Ihrem Freund. Wenn an Ihrer Vermutung etwas dran sein sollte, müsste man tatsächlich etwas unternehmen. Aber ich sage Ihnen, auf der Insel, da ist nichts als ein Haufen Möwenschiss. Sind Sie sicher? Wie lange waren Sie nicht mehr dort? Alvarez hat mir erzählt, Sie würden den Dingen lieber auf den Grund gehen, als es bei Vermutungen zu belassen. Also gut. Da, sehen Sie? Können wir noch etwas näher daran vorbeifahren, wegen der Fotos? Vorbeifahren? Ich will verdammt sein. Ich schaue mir das aus der Nähe an. Was zum Teufel ist das? Ein Aquapod. Man benutzt sowas für Aquakulturen. Normalerweise sind sie kleiner, 10 Meter vielleicht. Funktioniert aber genau so. Unten ist eine Kette am Meeresboden festgemacht, oben ein Schwimmer, damit die Kugel im Meer schwebt. Das heißt, sie befindet sich unter der Wasserlinie? Ja, weiter runter. Mindestens 10 Meter, eher 15. Sodass sie keinen Schaden nimmt, wenn ein Schiff drüber fährt. Diese Kugeln, wenn darin Thunfische gezüchtet werden, dann... Irgendwo da draußen. Aber wo? Haben wir eine Möglichkeit, sie zu finden? Haben Sie ein U-Boot? Sehen wir uns mal die Halle an. Hier ist ein Oberlicht. Vielleicht kann ich da hinein. Passt Sie auf! Ja, ja. Thank you. Besser wir verschwinden. Ich habe genug gesehen und fotografiert. Wir sollten schneller fahren. Die werden uns einholen. Nehmen Sie die Kamera fest. Wir haben nicht viel Zeit. Wo wollen Sie hin? Sie fahren nach Palermo. Palermo? Zur Polizei? Na, so in der Art. Darf ich Ihnen Signore Avocato Carone vorstellen? Avocato? Es freut mich, Sie kennenzulernen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Bitte setzen Sie sich. Darf ich Ihnen eine Limonade anbieten? Aus unseren eigenen Bitterorangen hier im Garten. Es gibt kaum etwas Besseres gegen die Hitze des frühen Nachmittags. Unser beider Freund, der Rais, hat mir von Ihrem Problem erzählt. Arbeiten Sie für die EU-Fischereibehörde? Nein, eigentlich bin ich Koch. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen. Aber mir ist noch unklar, was genau Ihr Interesse an dieser Sache ist. Ich arbeite außerdem als Gastro-Consultant. Mehrere meiner Kunden betreiben Sushi-Restaurants. Und sie haben Zweifel an der Qualität des Tuns, den sie von Silvas Firma Pomble Foods bekommen. Da es um beträchtliche Summen geht, haben sie mich geschickt, die Sache zu überprüfen. Ich verstehe. Und bei Ihren Ermittlungen sind Sie auf den Umstand gestoßen, dass dieser Trebarca Silva vor unserer Küste eine neuartige Zuchtanlage für Thunfisch betreibt. Ist das korrekt? Ja, Avocato Carone. Verstehen Sie mich nicht falsch. Signor Silva kann natürlich tun und lassen, was er möchte. Hier herrscht schließlich freie Marktwirtschaft. Da seine Zuchtanlage zudem außerhalb italienischer Gewässer liegt, passiert alles, was sich dort draußen abspielt, in einer rechtlichen Grauzone. Aber da wir nun einmal die alteingesessenen Geschäftsleute hier sind, empfinden wir solch ein Vorgehen als ausgesprochen rüde. Hm? Sie meinen, unter Gentlemen hätte man zumindest einmal miteinander gesprochen. So ist es unter ehrbaren Kaufleuten üblich, Signore Kiefer. Antonio sagte, Sie hätten Fotos von der Anlage gemacht. Mhm. Ja. Könnte ich die mal sehen? Sicher. Äußerst beeindruckend. Wissen Sie, wie er das finanziert hat? Ich habe nicht herausfinden können, wer seine Geldgeber sind. Es scheint, dass Trebarca Silva ein äußerst verschachteltes Firmenimperium besitzt. Natürlich, natürlich. Haben Sie eine Idee, was dort mit den Fischen geschieht? Ich kann es mir nur zusammenpuzzeln. Ich bin kein Experte. Hormone? Möglich. Wenn die Fische größer werden, setzt man sie offenbar ins Meer. Wo genau, wissen wir nicht. Sie haben die Kugel auf dem Bild gesehen. Vielleicht, wenn man ein größeres Boot hätte, mit einem Sonar. Vielleicht. Ich danke Ihnen für diese Information. Wie darf ich mich bei Ihnen revanchieren? Wenn Sie mich anrufen und mir das Ergebnis Ihrer Nachforschungen mitteilen würden, wären wir aus meiner Sicht quitt. Meine Karte. Sicherlich. Und wenn Sie noch etwas über Senor Silva oder seine Geschäftspartner in Erfahrung bringen, wäre ich Ihnen für einen Anruf dankbar. Hier ist meine Karte. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss einige Telefonate führen. Es war mir eine Freude. Nein, nein, nein, bleiben Sie ruhig noch ein bisschen sitzen und trinken Sie noch ein Chinotto. Es wird ein sehr heißer Tag. Sie sollten Ihre Nachforschungen nun beenden. Die Sache ist in guten Händen. Ich bin mir nicht sicher, ob dies schon das Ende ist. Ich habe da noch... Das ist das Ende. Aber... Verstehen Sie es wirklich nicht? Ja, wie denn, wenn Sie die ganze Zeit um den heißen Brei herumreden? Also gut. Spätestens nächste Woche wird es auf der Isoletta di Bonaccia nur noch rauchende Trümmer geben. Was? Thunfisch ist ein Millionengeschäft. Und auf Sizilien macht niemand Millionengeschäfte ohne... Sie. Steigen Sie jetzt in Ihren Flieger. Es war gut, Sie kennengelernt zu haben. Aber kommen Sie besser nie wieder her. Damit fliegen wir? Das war der einzige Flieger, den ich auf die Schnelle organisieren konnte. Es ist der Tag der Marineerscheinung von Fatima. Eine traurige Erscheinung. Das Propellerchen braucht dringend einen neuen Anstrich. Im Wilz? Im Wilz? Also, der herrscht der totale Ausnahmezustand. Da kommen wir mit dem Auto überhaupt nicht hin. Mit der Cessna fliegen wir einfach über den Trubel hinweg. Kannst du mir jetzt vielleicht einen Plan erläutern? Trebarca Silva, ist Mitglied des Organisationskomitees, das diese ganze Prozession veranstaltet. Er ist bestimmt schon da. Und dann? Hab ich den Hurenwiesel am Arsch! Mach keinen Scheiß. Na, keine Sorge. Wir sind mindestens 20 Augenpaare und es werden jede Minute mehr. Warte hier. Monsieur Kiefer, wollen Sie auch an der Prozession unserer lieben Frau teilnehmen? Nein, ich möchte stattdessen Sie ins Gebet nehmen. Sollte ich wissen, wovon Sie reden? Von zwei Menschen. Sie haben sie umgebracht. Warum sollte ich jemandem was antun? Sie mussten Ihr Geheimnis beschützen. Die Insel. Sie wissen von der Insel? Ja. Sie pumpen dort Thunfische mit Hormonen und Chemie voll, um sie zum Leichen zu bringen. Und dann setzen sie die kleinen Fische in Aquapods aus und mästen sie zu Frankensteinfischen, die schon nach einem Jahr das Gewicht von 4- bis 5-Jährigen haben. Sie haben gut recherchiert. Ich bin beeindruckt. Und Mifune sollte für die Qualität bürgen. Richtig. Japaner vertrauen letztlich nur Japanern. Er sollte später, wenn der Fisch in großem Stil auf den Markt kommt, als Qualitätspate auftreten. In der Werbung oder auf der Verpackung. Niemand hätte irgendeinen Unterschied bemerkt. Außer einem Sushi-Meister, der aus einem Stück Thun Sachen herauslesen kann, die andere nicht sehen. Ich war in der Tat erstaunt, als Mifune mir sagte, er könne aus der Maserung des Fleisches auf das Alter des Fisches schließen. Er sagte, dass so ein Fisch wieder natürlich sei. Und dann hat er versucht, sie zu ruinieren, auf dem Pariser Großmarkt. Es stimmt. Mifune war auf dem Rangis. Die Männer erzählten, er habe etwas über gebratenes Wasser gesagt. Au sauté. Das war es aber nicht, was er gesagt hat. Sondern? Kusate. Das ist japanisch und bedeutet vergammelt. Mifune hat ihren Thun als vergammelt bezeichnet. Ach so. Allerdings auf japanisch. So dass es auf dem Karo lediglich seine Landsleute mitbekommen haben. Die sind nun aber die wichtigsten Käufer von Bluefin. Um wie viel ist Ihr Geschäft danach eingebrochen? Um über 70%. Und darum haben Sie ihn umgebracht? Monsieur Kiefer, ich schwöre Ihnen beim Antlitz unserer lieben Frau, dass ich bis jetzt nicht wusste, was genau Mifune über mein Tun gesagt hat. Sie wussten genug, um es zu vermuten. Außerdem konnte nur jemand, der eine sehr exakte Kenntnis der Sushi-Küche hat, sich eine solch perfide Mordwaffe wie das Tetrodotoxin ausdenken. Und es war ihr Catering-Service, der den vergifteten Fisch geliefert hat. Dank ihres Sushi-Großhandels kannten sie sich mit diesen Dingen bestens aus. Prezzemolo war es. Ihr französischer Handlanger? Er ist weder mein Handlanger, noch ist er Franzose. Er ist Japaner. Er ist Japaner? Hat er auch Toro ermordet? Es tut mir leid. All das lag außerhalb meiner Kontrolle. Als Sie und Ihr Kompagnon anfingen, uns nachzuspionieren, da haben meine japanischen Geschäftspartner beschlossen, reinen Tisch zu machen. Ich würde Ihnen raten, jetzt zu gehen. Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Und was auf der Insel geschieht, ist völlig legal. So skandalös es Ihnen erscheinen mag. Ich warne Sie. Diese Leute haben sehr gute Anwälte. Und Sie hassen es, wenn man sich in Ihre Geschäfte einmischt. Wollen Sie mir drohen? Ich drohe Ihnen nicht, Herr Kiefer. Die Yakuza droht Ihnen. Sie haben in Ihrer schönen Rechnung jemanden übersehen, Trebaka Silva. Nun, ich bin gespannt. Unsere neue Farm unterliegt nicht der italienischen Jurisdiktion. Sie befindet sich in internationalen Gewässern. Dort gilt das Seerecht. Es gibt Leute, denen ist das Seerecht überhaupt jegliches Recht scheißegal. Interessanterweise sind das, wie Sie am besten wissen, stets diejenigen, die auch die besten Anwälte haben. Hier, dieser Anwalt sitzt in Palermo. Und was soll ich mit seiner Telefonnummer? Er arbeitet für die Cosa Nostra. Und er ist äußerst ungehalten über das, was Sie in deren Gewässern tun. Die werden die Insel niemals finden. Sie ist... Er besitzt bereits die Koordinaten und Fotos der Anlage. Sie waren dort. Ja, und die sizilianische Mafia wird es auch bald sein. Die werden die ganze Isoletta di Bonaccia niederbrennen. Dann dürfen Sie der Yakuza oder wem auch immer erklären, warum Sie das nicht verhindert haben. Es gibt allerdings einen Ausweg. Sie können den Mafia-Avocato anrufen und ihm erklären, wer Ihre feinen japanischen Freunde wirklich sind. Vermutlich wird das dazu führen, dass er sich zunächst einmal mit denen in Verbindung setzt. Ich habe mir sagen lassen, so funktioniert das unter Ehrenmännern, ja? Geben Sie her, ich rufe ihn an. Die Nummer ist nicht umsonst. Sie haben mich bereits ruiniert. Was wollen Sie noch? Ein bisschen Gerechtigkeit. Bevor ich Ihnen die Nummer des Avocato gebe, rufen Sie Kommissar Didier Manderscheid an. Er arbeitet für die Police Conducale, Mordkommission. Aber wenn ich die Polizei einschalte, wird die Yakuza mich töten. Vielleicht. Möglicherweise auch die Cosa Nostra. Wenn Sie den Avocato nicht anrufen, sind Sie in jedem Fall tot. Es ist also in Ihrem ureigensten Interesse, dass Kommissar Manderscheid Ihr neuer, allerbester Freund wird. Xavier? Ich komme. Rotes Gold. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Tom Hildenbrand. Mit Gerd Warmeling als Xavier Kiefer. Dieter Fischer als Pekka Vatanen. Linda Olsanski als Valerie Gabin. Matthias Brenner als José Trebarca Silva. Michael Rotschopf als François Allégret. Und Martin Engler, Daniel Montoya, Jack Rath, Rainer Schöne, Nadja Schulz-Berlinghoff, Max Voite und Grace Yoon als Kaneda Toro Hashimoto. Musik Martin Engler und Sonarquartett. Ton und Technik Martin Eichberg und Philipp Adelmann. Regieassistenz Anke Beims. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Engler. Produktion Deutschlandradio Kultur 2015.